Erster, wir konnten nicht länger warten. Deshalb blieben wir allein in Athen zurück. Zweiter, wir schickten unseren Bruder Timotheus zu euch. Er arbeitet für Gott. Er sollte euren Glauben stärken. Dritter, niemand soll wegen der schweren Zeiten Angst bekommen. Ihr wisst das schon. Vierter, wir sagten euch früher, es wird schwere Zeiten geben. Das ist jetzt auch passiert. Fünfter, ich wollte wissen, ob ihr noch glaubt. Vielleicht hat der Teufel euch geprüft. Dann wäre unsere Arbeit umsonst. Sechster, aber jetzt kam Timotheus zurück. Er erzählte uns gute Dinge über euren Glauben. Ihr habt viel Liebe. Siebter, das hat uns sehr getröstet. Wir haben selbst viel Not. Aber euer Glaube hilft uns. Achter, jetzt fühlen wir uns wieder lebendig. Denn ihr bleibt fest bei dem Herrn. Neunter, wir danken Gott sehr für euch. Wir haben große Freude wegen euch. Zehnter, wir beten Tag und Nacht. Wir wollen euch unbedingt wiedersehen. Wir wollen euren Glauben noch besser machen. Elfter, Gott, unser Vater und Jesus sollen uns helfen. Sie sollen uns den Weg zu euch zeigen. Zwölfter, der Herr soll eure Liebe groß machen. Liebt einander und alle anderen Menschen. Wir lieben euch auch so. Dreizehnter, Gott soll eure Herzen stark machen. Dann seid ihr gut und rein vor Gott. Das gilt für den Tag, wenn Jesus kommt.